steht ein Lindenbaum. Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches liebe Wort. Es zog in Freud und Leide zu ihm mich immer fort. Ich muss auch heute wandern, vorbei in tiefer Nacht. Da hab ich noch im Dunkel die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu: Komm her zu mir, Geselle, hier findst du deine Ruhe. Die kalten Winde bliesen mir grad ins Angesicht, der Hut flog mir vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe dort. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort, und immer hör ich's rauschen, du fändest Ruhe.